Seit dieser Woche heißt es in diversen mecklenburgischen Kirchen Ritter, Tod und Teufel. Eine moderne Oper über den Reformator Thomas Aderpohl, der vermutlich als erster in Mecklenburg die neue Lehre Luthers verbreitet hatte, und zwar auf Plattdeutsch, damit auch das einfache Volk verstehe. Die Grütze sind hart und gaudesbar, denn lacht uns Herrgott. Was diese großartige Inszenierung mit der AfD und ihrem Wahlerfolg in Mecklenburg-Vorpommern zu tun hat, natürlich gar nichts. Doch man kann nicht schräg genug denken, gemessen daran, dass so mancher Feuilletonist für den Nordosten einen kulturpolitischen Rechtsruck fürchtet, wahlweise eine eilfertige Anpassung des Kulturbetriebes an einen imaginierten rechtspopulistisch-völkischen Publikumsgeschmack. Immerhin erklärte die AfD in ihrem Landeswahlprogramm unter dem Kapitel Medien, Kunst und Kultur: Wie brücken mir platt. Die schöne plattdeutsche Sprache, so heißt es weiter, brauche mehr Pflege durch Schule, Radio, Theater. So sei auch die bislang in Schwerin angesiedelte Fritz-Reuter-Bühne das niederdeutsche Theateraushängeschild Mecklenburg-Vorpommerns und müsse aufgewertet werden. Völkisch, anderweitig gefährlich? Intendant Lars Tietje schüttelt den Kopf. Nee, das ist schön für uns. Aber genau das soll ja jetzt auch passieren. Dadurch, dass die Reuterbühne dann in Parchim also eine neue Heimat finden wird und auch noch bessere Bedingungen finden wird. Ich glaube, wenn man so anfängt zu denken, so um die Ecke zu denken, dann kann man einpacken. Und egal, ob ein Rechtspopulist sich da draufsetzt und das für sich auch versucht zu benutzen oder nicht, muss man trotzdem dabei bleiben und nicht jetzt anfangen, genau deswegen jetzt was anderes zu machen. Das wäre verkehrt. Lars Tietje steht seit diesem Sommer dem neu geordneten Mecklenburgischen Staatstheater vor, zu dem die niederdeutsche Bühne gehört. 18 AfD-Abgeordnete im Schweriner Landtag werden seiner Meinung nach keine Folgen für die Theaterszene im Land haben. Spielpläne würden grundsätzlich nicht von Politikern bestimmt und über den Landeskulturetat könnte die in der Opposition sitzende AfD keine alleinigen Entscheidungen treffen. Für die ist Kulturpolitik erkennbar nicht das Hauptthema, doch laut dem Landeswahlprogramm seien maßvolle Kürzungen notwendig, damit die Theaterlandschaft in Mecklenburg-Vorpommern erhalten werden könne. Genau so argumentiert seit Jahren schon der SPD-Kultusminister für die Theaterreform. Weiter heißt es, Musik- und Kunstschulen besonders fördern, die Arbeit von Kultur- und Traditionsvereinen unterstützen, weg mit den GEZ-Zwangsgebühren und mehr deutsche Musik im Norddeutschen Rundfunk. Alles nicht völkisch, gar rechtsextrem, findet Theaterintendant Lars Tietje und traut den neuen AfD-Parlamentariern doch nicht über den Weg. Schließlich habe der Landesverband Mecklenburg-Vorpommern Wahlkampf auch mit extremen Leuten wie dem Thüringer Björn Höcke gemacht. Umgekehrt werde das Mecklenburgische Staatstheater zu Schwerin und Parchim kein Agitprop gegen rechts veranstalten, so Tietje. Ich bin überhaupt kein Freund von Zeigefingertheater. Also man benutzt dann die Kunst für eine politische Aussage. Das ist, denke ich, nicht unsere Aufgabe. Die MV-Wahl vor einer Woche sei auch ein Thema am Rande der gerade laufenden Ahrenshoper Filmnächte an der vorpommerschen Ostseeküste, berichtet von dort Volker Kofal. Der Chef des Filmfestivals Mecklenburg-Vorpommern bezweifelt den derzeit oft gehörten Befund, der AfD-Erfolg habe auch mit der kulturellen Verödung mancher Landstriche und deren Bewohner zu tun. Wenn man sich anguckt, wo die AfD ihre größten Stimmengewinne verzeichnet hat, muss man ja feststellen, dass das in Vorpommern geschehen ist. Und es ist auch keine Neuigkeit, dass in Vorpommern die sozialen Indikatoren mit am schlechtesten für dieses Bundesland sind. Ein Mehr an Kunst und Kultur ist nicht unbedingt eine Medizin, um grundlegende Verunsicherungen, die Menschen eben dazu treiben, eine bestimmte Wahlentscheidung zu treffen, zu heilen, in Anführungszeichen. Heilen nicht, aber vielleicht lindern, meint Jan Gorko alias Monchi. Laut dem Sänger der vorpommerschen Punkband Feine Sahne Fischfilet fühlten sich gerade junge Leute in einigen Gegenden abgehängt, und zwar auch kulturell. Die gingen in der Regel gar nicht wählen oder seien offen für Protest. Also habe sich die Band vor der Landtagswahl zu einer Konzerttour aufgemacht. Die Idee ist, genau in die Dörfer, in die Kleinstädte zu gehen, wo es nicht normal ist, dass dort ständig kulturelle Veranstaltungen stattfinden, Leute zu supporten, die dort was machen, wo sonst nicht viel passiert. Ja, und das haben wir jetzt die letzten Wochen getan. Wir waren von Beutzenburg bis nach Anklam in vielen Städten, in vielen Dörfern und unser Hauptanliegen war halt, nicht irgendwelche Leute umzustimmen oder so, sondern die coolen Leute, die es in jedem kleinen Dorf, in jeder Provinz gibt, zu supporten. Die Aktion hieß in schönstem Punksprech noch nicht komplett im Arsch. Da schwingen auf vielen Ebenen Trotz und Ironie mit. Und so gesehen könnte man Mecklenburg-Vorpommern nach der Landtagswahl zwar gewählter beschreiben, aber kaum passender.